überhaupt gewinne in diesem unserem eigenen Spiel. Im Fall von starken Nerven, das letzte Wort ist sich viel. Wo bleibt die Erinnerung? Wann bin ich mal endlich dran? Wo sind Menschen, die ich fragen kann? Wo sind Wellen, die ich schlagen kann? Vorbei. Ich wollte kein so sein, ein Kapitän zwischen Häusern und Sichtbeton.